Andacht vom 15.04.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Gottes Erbe. Heute früh war ich mit Jesus zusammen. Ich hörte ihm zu und redete mit ihm. Plötzlich sagte er zu mir, ich solle 5. Mose 32 lesen. Was ich gelernt habe, wenn Jesus spricht, gehorche ich. Ich folge keinem Bibelleseplan. Ich folge nur meinem geliebten Jesus. Als er so zu mir sprach, berührte mich das so tief. Schau, Vers 1 und 2. Horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden, und du, Erde, höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre triefe wie der Regen, meine Rede fließe wie der Tau, wie die Regenschauer auf das Gras und wie die Tropfen auf das Grün. Gott hatte etwas auf dem Herzen, was er mit Himmel und Erde teilen will. Vers 3 und 4. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Gott redet hier zu seinem Volk. Er möchte, dass sie sich immer daran erinnern, wer er ist. Seine Werke sind immer gerecht. Alles, was ich tue, ist gerecht. Und sein Volk ging immer wieder seiner eigenen Wege. Und immer, wenn sie die Konsequenzen ihrer Ich-Bezogenheit erfuhren, schoben sie die Schuld dafür auf Gott. Seit dem Anfang der Menschheit geschah immer das Gleiche und es zerstörte das Bild des gütigen Gottes. Deshalb sagt Gott in Vers 6, Dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich erkauft hat und dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Schau, was Gott sagt. Ich bin dein Vater. Ich liebe dich. Ich will nur das Beste für dich. Mein Wunsch ist nicht, dass ich toll bin, sondern es geht mir um dich. Aber du hast alles umgedreht. Du hast dich selbst in den Mittelpunkt deines Denkens gestellt und mich vergessen. Ich werde dir etwas sagen. Wenn dich das nicht aufweckt, weiß ich auch nicht. Vers 9. Das Teil des Herrn ist sein Volk. Jakob ist das Los seines Erbteils. Was sagt Gott? Mein Teil, mein Wunsch ist nur mein Volk. Mein Erbteil ist mein Volk. Wir sagen, wir haben ein Erbe in Christus. Das haben wir. Aber wir vergessen, dass Gott auch ein Erbe hat. Dieses Erbe bist du. Gott sehnte sich so nach uns, dass er sich dazu entschied, uns als sein Erbe zu nehmen. Stell dir vor, Bill Gates stirbt und du wirst vom Notar angerufen, der dir sagt, dass alles, was Bill Gates besaß, nun dir gehört, weil du es geerbt hast. Wie würdest du reagieren? Würdest du jemand anderen einfach das Erbe verwalten lassen? Würdest du dein bisheriges Leben weiterleben? Ich sage dir, was du tun würdest. Du würdest in das nächste Flugzeug nach Amerika steigen und dein Erbe in Besitz nehmen. Gott hat ein Erbe und das bist du. Er wählte Menschen als sein Erbe. Schau diesen Gedanken an. Gott ist allwissend. Das bedeutet, er weiß alles. Gott kannte all den Mist, den ich während meines Lebens anstellen würde. Gott wusste um all meine Entscheidungen, die ich treffen würde. Gott wusste, wie oft ich ihm untreu sein würde. Gott wusste auch, wie oft ich nicht der Ehemann und Vater sein würde, der ich sein sollte. Und er wusste ebenso, wie oft ich von irgendwelchen anderen Dingen von ihm weggezogen werden würde. Er wusste das alles. Und er schaut auf mich und sagt, Ich will dich als mein Erbe. Warum erwählte er mich? Warum machte er nicht die Engel zu seinem Erbe, die ihm absolut gehorchen? Die Bibel sagt, die Engel gehorchen seinen Worten. Wir gehorchen tausende Male nicht und die Engel gehorchen jedem Wort. Er wusste das alles und trotzdem erwählte er nicht die Engel, sondern einen Menschen wie mich. Was ist das für ein Gott? Wie groß ist seine Liebe? Schau, was er in Vers 10 sagt. Er fand ihn in der Wüste, in der Öde, in der Unwegsamkeit der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn und er machte ihn zu seinem Augapfel. Gott schaut auf uns Menschen. Er weiß genau, wie wir sind und dennoch sagt er, ich mache dich zum Wertvollsten, was es für mich gibt. Ich saß heute früh in meinem Stuhl und konnte nicht aufhören zu weinen. Kein Wunder, dass Gott sagt, warum seid ihr so dumm? Versteht ihr nicht? Ihr wart verloren, ihr baut nur Mist und ich möchte euch dennoch als mein Erbe. Ich machte euch zu meinem Augapfel. Weißt du, was du tust, um dein Auge zu beschützen? Du bedeckst es. Mein Gott, der Schöpfer des Universums, der mächtige Herrscher der ganzen Welt. Er hält mich für so wertvoll, dass er alles dafür tut, dass ich bewahrt bin. Kein Wunder, dass Gott nur noch fragt, warum seid ihr so dumm, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Schau in Vers 13. Er ließ ihn über die Höhen der Erde fahren, und er aß vom Ertrag der Felder. Er ließ ihn Honig aus dem Felsen saugen und Öl aus dem harten Gestein. Wer war der Fels in der Wildnis? 1. Korinther 10 sagt, Christus war der Fels. Sogar hier sagt Gott, ich werde dich ernähren. Du bist so wertvoll, ich gebe dir den süßen Honig durch Jesus Christus. Aber es gibt zwei Lügen, denen wir ständig zum Opfer fallen, die Kirche immer wieder festhält. Die erste Lüge lautet, Gott ist nicht vollkommen gut. Wenn Gott gut ist, warum? Warum geschieht dann so etwas? Höre, mein Freund, wir müssen diese Lügen zurückweisen. Schau auf diesen Gott, der in der Mitte des alten Bundes sagt, dass sein Erbe die Menschen sind. Menschen. Du wolltest mich nicht, aber ich will dich. Du bist so wertvoll für mich. Ich will nur dich als mein Erbe. Wir müssen alles tun, um diese Lüge zurückzuweisen. Höre, mein Freund, vieles in unserem Leben erleiden wir nur deshalb, weil wir nicht an die vollkommene Güte Gottes glauben. Wir bezweifeln seine Güte, seine Liebe, seine Freundlichkeit. Und weil wir seiner Güte nicht glauben, können wir die Früchte seiner Güte und Liebe nicht empfangen. Daraus entsteht ein Teufelskreis. Schau, ich habe gewusst, dass Gott sich nicht um mich sorgt. Ich wusste, dass Gott mich nicht heilen würde. Ich wusste, dass Gott mich nicht versorgen würde. Und Gott sagt nur dauernd, hör mir zu. Schau, hier ist ein Fels, aus dem der Honig für dich fließt. Hier ist meine Versorgung. Hier ist mein Heil. Wie lange noch wirst du meine Güte bezweifeln? Etwas, was in vielen Christen sehr festgefahren ist, ist, dass wir die Güte Gottes erfahren müssen, um dann an seine Güte zu glauben. Wenn jemand ein Wunder erlebt, wenn jemand übernatürliche Versorgung oder eine geöffnete Tür erfährt, was tun diese Leute? Sie laufen überall hin und erzählen von diesem Wunder und wie gut Gott ist. Aber weißt du was? Wenn ich solche Leute erzählen höre, wird mein Herz immer ein wenig traurig. Denn diese Menschen verbinden Gottes Güte immer mit ihrer Erfahrung statt mit seiner wahren Natur. Die gleichen Leute werden in Zeiten, in denen es ihnen schlecht geht, nie herumlaufen und sagen, Gott ist so gut, Gott ist so gut. Mir geht's miserabel, aber Gott ist gut. Da weinen sie, sie beschweren sich, sie schreien zu Gott und betteln ihn an, ihnen zu helfen. Aber der Glaube ist die Überzeugung von etwas, was man nicht sieht. Wir müssen dahin kommen, unser Herz davon zu überzeugen, wie gut Gott ist. Und wir müssen diese religiöse Lüge verwerfen, die uns erzählt, Gott sei nicht immer gut. Denn was dein Herz glaubst, das denkst du über Gott. Bitte, mein Freund, hör mir zu. Du bist sein Erbe, weil er dich erwählt hat, obwohl er wusste, wie schlecht du bist. Aber Reinhard, das ist das Alte Testament. Diese Bibelstelle beschreibt Abraham, wie er erwählt wurde. Sie redet von Jakob und seiner Erwählung. Das ist wahr. Aber schau in den Neuen Bund. Was war einer der größten Wünsche, die Paulus für die Epheser hatte? Epheser 1, 15 bis 19. Ich sehne mich aber danach, dass ihr den Geist der Weisheit und Offenbarung habt in der Erkenntnis Gottes, dass ihr erleuchtete Augen im Verständnis habt, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, und dass ihr auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung erkennt, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Warum wünscht sich Paulus so sehr, dass die Epheser in der Erkenntnis wachsen? Weil er möchte, dass sie ihre Berufung und ihren Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes der Heiligen erkennen. Im Neuen Bund sagt Paulus, dass wir Erben von Gottes Herrlichkeit sind. Er sagt, wenn ihr nur sehen könntet, dass ihr die Herrlichkeit und der Reichtum von Gottes Erbe seid. Was würde geschehen, wenn wir unsere Herzen davon überzeugten, dass wir wirklich die Augäpfel Gottes sind, obwohl er weiß, wie wir sind? Wenn wir wirklich glaubten, dass Gott in seiner wissenden und liebenden Entscheidung trotz allem sagt, das Erbe, das ich will, bist du. Stell dir vor, was geschähe, wenn wir das wirklich in unseren Herzen glaubten. Wir würden unser Leben in Christus ganz anders leben. Aber Satan wusste das. Deshalb zerstörte und verwirrte er ununterbrochen das Bild Gottes im Denken der Menschen. Denn wenn wir nur glauben, dass Gott gut ist, wenn wir gute Dinge erleben, glauben wir nicht wirklich an die Güte Gottes. Es fällt mir wirklich schwer, darüber zu reden. Ich könnte die ganze Zeit weinen. Wie konnte ein Gott, der weiß, wie ich bin, mich erwählen, noch dazu als sein Erbe? Das ist ein Gott, dem ich alles zu Füßen lege. Also, das Erste, was Satan uns als Lüge eingab, war, dass Gott nicht immer gut ist. Die zweite Lüge ist, du bist selbst verantwortlich für dein Wohlergehen. Wir finden es in 5. Mose 32, 15. Da wurde Israel fett und schlug aus. Du bist fett, dick und feist geworden. Und er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat, und verachtete den Fels seines Heils. Schau, was rund um die Erde geschieht. Die Menschen erleben die Güte Gottes, ihr Leben verändert sich durch die Güte Gottes, sie werden reich und wohlhabend, und dann kommt die Versuchung. Ich habe das gemacht, ich bin toll, ich bin stark, ich bin großartig. Dabei vergessen die Menschen Gott und geraten in Schwierigkeiten. Wir müssen verstehen, dass Gott uns all die Freude und alle Versorgung geben will durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Das will er. Er machte uns zu seinem Erbe. Aber dann kommt die Lüge, dass wir unsere Erfüllung und Befriedigung außerhalb des vollbrachten Werks des Kreuzes finden. Und plötzlich essen wir nicht mehr vom Felsen, sondern von dem, was wir uns selbst erarbeitet haben. Wir leben nicht mehr wie Gottes Erbe und Gott überlässt uns unseren eigenen Entscheidungen und unserer Dummheit. Aber wir denken, Gott hätte uns verlassen. Wohl vor 25 Jahren stand ich in der Gemeinde, die wir selbst aufgebaut hatten, in einer Stadt in Österreich, in der es noch keine Christen gab. Ich prophezeite, dass ich ein Millionär sein würde und dass ich der Welt beweisen würde, dass es möglich ist, ein Millionär zu sein, ohne dass das eigene Herz von Jesus weggezogen werden würde. Ich wollte dieser Welt vorleben, dass ich dennoch leidenschaftlich am Herzen Gottes bleiben und dass nichts von dieser Welt mich davon wegbringen konnte. 2020 gab ich als Pastor in Brasilien etwa 10 Millionen Reais für Kinder in Brasilien aus. Mein Herz hängt leidenschaftlicher an Gott als je zuvor. Weißt du warum? Weil ich auf das Kreuz schaue und immer wieder sage, warum hast du mich als dein Erbe erwählt? Das werde ich nie verstehen. Ich erhalte plötzlich materielle Dinge, ich erlebe Versorgung und staune nur. Wie kannst du so gut sein? Unser Problem ist, wir essen so oft nicht vom Felsen, sondern von unserem Bankkonto, von unserem Erfolg, vom Internet, von weltlichen Dingen. Davon werden wir bequem und fett. Und dann wenden wir uns ab von dem, der uns als sein Erbe erwählt hat. Hör auf, von diesen vergänglichen Felsen zu essen. Wenn wir nur die tiefe Sehnsucht Gottes nach uns verstünden, all diese Dinge wären fest in unseren Herzen gefestigt. Paulus sagte in einer Bibelstelle, die mich sehr berührt, 2. Korinther 5,15, er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche jetzt leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Warum starb er für uns? Damit wir sein Erbe sein können. Wenn wir sein Erbe sind, warum müssen wir uns noch um Versorgung kümmern? Glaubst du nicht, dass er sich um sein Erbe kümmert? Je mehr du verstehst, dass du sein Erbe bist, desto weniger wirst du dich um dein Auskommen und deine Versorgung sorgen. Plötzlich hat alles eine ganz andere Relevanz. Lasst uns heute unser Herz überzeugen. Du bist sein Erbe. Gott hat dich bewusst erwählt. Du bist sein Augapfel. Er möchte dich mehr als alles andere in der Welt. Er möchte dich mehr als die Engel. Er möchte dich mehr als die schöne Schöpfung. Er will dich. Kein Wunder, dass Paulus solch starke Worte verwendet, wenn er davon spricht. Epheser 1,18. Die Reichtümer der Herrlichkeit seines Erbes, das er in uns hat. Das ist so großartig, das kann man nie vollständig begreifen. Aber unsere Herzen müssen das ergreifen. Es zeigt seinen Reichtum, seine Größe und seine Güte. Was müssen wir also tun? Ich bin dein Erbe, nimm mich, du mit mir, was du willst. Geh mit mir, wohin du willst. Ich bin dein Erbe. Warum verwenden wir so viel Energie darauf, herauszufinden, welche Bestimmung wir haben? Ich sage dir, was deine Bestimmung ist. Sein Erbe zu sein. Wenn dein allererstes Ziel ist, sein Erbe zu sein, werden alle anderen Dinge sich von selbst erledigen. Du wirst nicht mehr gestresst sein. Alle Anstrengung wird weg sein. Du wirst dich nicht mehr sorgen. Gestern dachte ich sehr über die Bibelstelle nach, wo der Psalmist sagt, lass uns daran denken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Das Leben hier auf der Erde ist sehr kurz. Wir aber sind erwählt, Gottes ewiges Erbe zu sein. Weißt du, was in meinem Profil in WhatsApp steht? Lebe für die Ewigkeit, beginne jetzt damit. Wir dürfen jetzt damit beginnen, als Gottes Erbe in Ewigkeit zu leben. Du bist sein Erbe, genieße ihn. Er genießt dich. Amen.